Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 104. Mit Pat Bergeson, Buddy Guy, Mercy D. Walton, Frankie Lee Sims, Glenn Miller, Dizzy Gillespie, Led Belly, Buddy Knox, Jimmy Bowen, Roy Brown, Loy Klinkman, Sam and Dave, Jerry Reed und Chet Atkins und Curtis Fuller mit Stanley Clark und Lenny White. Posaunist Curtis Fuller startete zusammen unter anderem mit Bassisten Stanley Clark und Schlagzeuger Lenny White Framatz Musikalisches Fundbüro. Mit Fuller als Leader wurde 1973 der Titel The Spirit aufgenommen und veröffentlicht. Curtis Fuller spielte neben Blue Note Veröffentlichung unter eigenen Namen, auch auf Alben von John Coltrane, dem Pianisten Sonny Clark, dem Organisten Jimmy Smith, Bud Powell und anderen Alben ein. Von 1961 bis 1965 war er festes Mitglied von Art Blakey's Jazz Messengers. Nachdem ich Pat Bergeson in einer früheren Sendung schon als Gitarristen vorgestellt hatte, möchte ich ihn jetzt auch mal als Mundharmonika-Spieler vorstellen, Down at the Plaza aus dem Jahre 2011. Wir hören zweimal One Room Country Shack. Zwischen den beiden Versionen liegen nicht nur 15 Jahre, sondern auch Welten. Denn Blues ist eben doch nicht immer das Gleiche oder selbe, sondern sogar sehr persönlich und unterschiedlich, wenn er von den Originalen gespielt wird und diese sogar noch über einen eigenen Stil verfügten. Beides traf bzw. trifft auf Buddy Guy, dem Gitarristen, der 1968 unter anderem von Otis Spann, dem langjährigen Muddy Waters Pianisten, unterstützt wurde bei seiner Version von dem Blues-Standard, aber auch auf Mercy D. Walton. Der ist vielleicht weniger variabel, wenn man seinen gesamten Katalog sich anhört, aber der Stil ist eben sehr eigen und persönlich. Und guter Blues muss ja nicht immer variabel sein, wie wir nicht erst seit Jimmy Reed, John Lee Hooker oder Lightnin' Hopkins wissen. Wichtig ist, ob man beim Hörer sozusagen ankommt oder nicht. Und Mercy D. Walton macht das, bei mir jedenfalls, in jedem Fall. Und er ist sofort identifizierbar mit seinem etwas lakonischen Stil. Vor allem war er ein Komponist und vor allem Blues-Texter. Das merkt man immer wieder an seinen doch sehr klischeefreien Texten, die ja beim Blues dann doch eher in der Minderheit sind. Buddy Guy dagegen war eher Interpret als Liedermacher und man hört sowohl der Gitarre wie auch seinem Gesang an, dass er durch Technik und Gefühl glänzte. A thousand miles from nowhere, people, I'm in my one room country little shack. I'm sitting here a thousand miles from nowhere, people, I'm in my own one room country little shack. All my worries and companion is an old 11-foot cotton sack. I'm gonna leave early in the morning. People, because I'm about to go out of my mind. I'm gonna leave you in the morning, people, because I'm about to go out of my mind. I'm gonna find me some kind of good woman. Even if she's dumb, deaf, crippled, or blind, play your piano for me. Yeah. Lord, she make me feel so good this morning. Do it again. Oh, Lord, I'm waiting. know. You don't know how I feel. Lord have mercy down here in this cotton field. You don't know. People, you don't know how I feel. I'm wasting this cotton field. I know you're out there having a good time. Why don't you make connection with me and give me some kind of good deal? Let me have a little bit of expand, please. From nowhere, in this one-room country little shack, sitting here a thousand miles from nowhere, in this one-room country little shack. Lord, my only worthy procession is a raggedy old 11-foot cotton sack. I wake up every night around midnight. People, I just can't sleep no more. I wake up every night around midnight. People, I just can't sleep no more. Crickets and frogs to keep me company, and the wind howling round my door. Soon in the morning, I'm about about to go out of my mind. I'm gonna find me some kind of a companion, even if she's dumb, deaf, crippled, and blind. Das Trio an Bluesliedern vervollständigte Frankie Lee Sims, ein Gitarrist und Sänger, der zusammen mit Lytton Hopkins und Lil Sun Jackson, die ich beide schon in Folgen dieser Sendung präsentierte, das Triumvirat des elektrifizierten Nachkriegs-Country-Blues aus Texas bildete. She Likes to Boogie Real Low aus dem Jahre 1957. Vom Blues zum Jazz, manchmal ein großer Schritt, manchmal ein kleiner Schritt. Das muss letztendlich jeder Hörer für sich selbst entscheiden. Es folgt Glenn Miller mit seiner Coverversion Tuxedo Junction von 1940. Ein Jahr zuvor hatte der schwarze Trompeter Erskine Hawkins diesen Titel aufgenommen. Danach Trompeter Dizzy Gillespie spielt Con Alma, eine Eigenkomposition, aufgenommen 1954 für Verve Records. Thank you. Der Schritt vom Blues zum frühen Rock'n'Roll war je nach persönlicher Ansicht manchmal ein großer, manchmal aber auch viel kleiner als zunächst erwartet. Leadbelly oder auch Huddy Leadbetter nahm Ende der 40er Jahre in einigen sehr langen Sessions für die Library of Congress mehrere LPs auf. Die Library of Congress ist so eine Art kulturelles Archiv der USA und somit waren das auch keine kommerziellen Aufnahmen. Aber diese und nicht nur diese Aufnahmen von ihm beeinflussten Musiker von Pete Seeger über Bob Dylan bis hin zu Kurt Cobain, sich mal mit Folkmusik ihres eigenen Landes auseinanderzusetzen. Leadbellys Hawaiian Song, gespielt auf der 12-seitigen Gitarre, war kein Blues und Leadbelly hatte nicht nur Bluesstücke zu bieten. 1888 in Louisiana geboren, war er einer Generation zugehörig, die auch ältere Stile und Lieder im Repertoire hatten. Die Rhythm Orchids nahmen 1957 diesen 1911 geschriebenen Titel für den Produzenten Norman Paddy in Clovis, New Mexico auf, dem Studio, in dem Buddy Holly auch schon That'll Be the Day und anderes Gutes aufs Band brachte. Die Rhythm Orchids hatten, ähnlich wie die frühen Beatles, zwei Frontmänner, die auch komponierten, zum Teil zusammen und abwechselnd Leadsänger waren, Buddy Knox und Jimmy Bowen. Im Gegensatz zu den Beatles veröffentlichten sie ihre Platten aber jeweils unter ihren eigenen Namen. Wie das bei dem Millionenhit I'm Sticking With You aussah, weiß ich nicht, denn der war eigentlich die Rückseite von Buddy Knox Party Doll. Auch Party Doll war ein Millionenseller und als etliche DJs auf einmal die gleiche Idee hatten, die Platte, also die Single, umzudrehen und die B-Seite der 45er zu spielen, gab es den zweiten Hit. Der doppelseitige Hit inspirierte Roy Brown und sein neues Schallplattenlabel Imperial, einfach mal den Spieß umzudrehen und als schwarzer Rhythm and Blues Künstler Lieder von weißen Rock'n'Rollern nachzuspielen, und tatsächlich schafft es Roy Browns Version von Party Doll mit I'm Stickin' With You auf der Rückseite in die Top 20 der Rhythm and Blues Hitparaden und in die Top 100 der Popcharts. Die nun folgenden Titel sind Leadbelly, Hawaiian Song oder Hula Love 1948, Buddy Knox, Hula Love 1957, Jimmy Bowen, I'm Stickin' With You aus dem gleichen Jahr und auch aus dem gleichen Jahr Roy Brown, I'm Stickin' With You. Und weil es stilistisch so gut passt, ein fünfter Titel, Loy Klingman, The Man Who Made an Angel Cry. Die bekanntere Version spielte Sanford Clark ein. It was silent on the island of Hawaii, down Hawaii way. Hey, hula maiden gay, strolling by the moonlight bay. I came to court her over the water from a savage Zingazula land. Hey, Bola champion friend, a song that's late. Who loved Hawaii? Who loves my love? If Zingman Zula moonshined above, sweet jungle dove, for you my love song ringing, for you my Bola swinging, come be my hula hula warning when she heard his sweet voice strong and true. There rushed a savage crew, up came all lovers true. Above the rapture, low the battle when she heard his sweet voice strong and true. She swam the water blue to his cane rope. Look how will you pull his man long. Above, sweet jungle dove, for you my love's ringing, for you my polo swinging, come be my ooh-la-la-la. On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way, a hula maiden gay strolled by a moonlit bay. There come to court her over the water from a savage Zingazula land. A bolo chieftain grand sang her this lay, and he sang hula, a Hawaiian hula, smiled on a Zingazula moonshine above on the sweet jungle love. For you, my bolo was swinging, for you, the love song I'm singing, the combi, the hula. But the chieftain of the warriors from the peaceful Philalilla land would not give him her hand. Her lover took his stand through the rattle of the battle as she heard his sweet voice strong and true. They fled in his canoe over water blue. And he sang hula, a Hawaiian hula, smile on your Zingangazula moonshine above. On the sweet jungle love, for you, my bolo is swinging, for you, my love song I'm singing, come be my hula hula la la. Hawaiian hula, smile on your Zingangazula moonshine above on the sweet jungle love. For you, my bolo is swinging, for you, my love song I'm singing, come be my hula hula la la. Years may come and go. something to do, baby. He walks alone all the time. You wonder what's on his mind. He never smiles. He doesn't try. The man who made an angel cry. Soul-Gesangsduo Sam and Dave wird immer mit dem Label Stax in Verbindung gebracht. Ja, da hatten sie ihre größten Hits, Hold On, I'm Coming oder I'm a Soul Man. Aber Sam and Dave gab's vor Stax und gab es auch nach Stax. Wir hören jetzt drei Titel. Einmal aus der Phase vor Stax 1962, It Feels So Nice, danach bei Stax Records erschienen, I Take What I Want aus dem Jahr 1965, und als sie Stax verließen, machten sie weiter Musik, Give It What You Can 1974. Ja, die letzten 10 Jahre oder so sprachen sie zwar kein Wort außerhalb der Bühne mehr miteinander, aber das hinderte sie nicht daran, live aufzutreten und gute Musik zu machen. So you better pack up now, baby. Pack him up today. Here I come, just a big bad man. When I walk away, baby, you'll be holding my hand. Cause I take what I want. And I'm a bad go-getter, yeah. Yes, I am. But now I'm ready to get you. And I'm gonna make you my girl. Auf das Gesangsduo Sam und Dave folgt das Gitarrenduo Jerry und Chet, also Jerry Reed und Chet Atkins. 1970 nahmen sie erstmalig eine LP auf, Wir hören aus dieser LP Something, einer George Harrison-Komposition, die er auf Abbey Road unterbringen konnte. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias.